Der Märchenwald von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Märchenwald. Mitten im Moor liegt der Märchenwald, vom Zauberbache begrenzt. Lockender Zauberruf dort erschallt, Distel und Dorn ihn umkränzt. Mitten im Wald eine Wiese sprießt, ihr Gras ist weich und lang. Unter der Wiese die Quelle fließt, die hat eigenen Klang. Hinter der Quelle steht ein Baum, sein Silberlaub zittert im Wind. Da sang mir ein Vogel den Wundertraum von dir und mir, mein Kind. Unter dem Baume, da wächst ein Moos, das schimmert und leuchtet wie Gold. Farne wuchern da stolz und groß, ihr Laub ist seltsam gerollt. Da, wo die beiden Machangeln stehen, da führt der Weg in den Wald. Nur wer das Wort kennt, der kann ihn gehen, ihm bieten die Dornen nicht Halt. Komm, Geliebte, und küsse mich, komm, ich weiß ja das Wort. Und das Wort, das heißt, ich liebe dich, das drängt jedes Hindernis fort. Komm, meine Lieb, und fürchte dich nicht, komm doch, das Glück, das lacht. Zwei Machangeln, schwarz und dicht, halten treuliche Wacht. Ende von Der Märchenwald, aufgenommen von Sonja.